Couplet für die Bierabteilung. In den Berliner Straßen, da siehst du heut mein Kind, wie über alle Maßen besetzt die Autos sind. Der Chef mit Prokuristen, Agenten und Juristen, sie quetschen sich zwecks Billigkeit eng aneinander an. Acht Mann in einem Auto, ein Auto und acht Mann. Emilie, süßes Töpfchen, der Suppe meiner Lust, ich lege gern mein Köpfchen an deine linke Brust. Du schwörst, ich sei alleine, ich glaub es gern, du Kleine, denn kämen alle, die du liebst, dann rückten da heran. Acht Mann in einem Auto, ein Auto und acht Mann. Wenn diese Republik den Zensor weitermacht, wird eines Tags die Stieke von hinten umgebracht. Man wird ein bisschen schreiben, die meisten werden bleiben, der Rest, der rückt zum Tor hinaus mit Schwarz-Rot-Gold voran. Es wird die Herren begleiten, ein Leutnant und 10 Mann.